Nimm mir das Internet weg, Internet-Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz. Nimm mir das Internet weg, Internet-Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz. Drachenlord, Massenmord, russisches Fernsehen. Wohin das Satellit abgestürzt, das würde ich gern sehen. 100 Tweets am Tag, Alberto Sie, Fußballplatz, YouTube, Apo, Red Crack. Habt einen schönen Tag, von Leben her alles tipptopp, okay, danke. Deutschrap voll Dreck, ja, okay, danke. Gebt mir 1000 Likes und ich springe hier herunter. AMK, rasiere dich mit Shampoo. Uga, uga, kra, kra, Webcam Sex. Wir wollen nur echten Rap, juicy, gay, schwuler Dreck. Was hast denn du gedenkt? Komm mal kurz MSN, komm mal schnell ICQ und ich war alles cool. Illuminati, Google, Überwachung. Ich lebe im Internet, na und? Meine Welt kunterbunt, Welt Compilation, Netflix und chill. Schlecht und auch gut, so wie alles im Leben. Ups und auch Downs, so wie immer im Leben. Aber schlecht und auch gut, so wie alles im Leben. Ups und auch Downs, so wie immer im Leben. Aber nimm mir das Internet weg, Internet Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz. Nimm mir das Internet weg, Internet Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz. Nimm mir das Internet weg, Internet Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz. Nimm mir das Internet weg, Internet Crack, oh Respekt als Swag, ja ich bin wieder im Netz.